Eigentlich gibt's doch gar keinen Zweifel, dass der Schreinermeister Eder seinen Pumuckl so ins Herz geschlossen hat, dass der kleine Kobold letzten Endes immer alles durchsetzt, was er will. Zwar brummt der Meister Eder oft, aber dann gibt er schließlich doch nach. Nur diesmal wollte er einmal nicht nachgeben, sondern endlich einmal einen Abend mit Freunden verbringen, an dem er nicht dauernd Angst haben musste vor den Einfällen vom Pumuckl. Die Freunde von Meister Eder, das sind ein paar Handwerker aus der Umgebung, mit denen er ab und zu mal Karten spielt. Dabei spielen sie immer um Geld, das aber nicht der Gewinner einsteckt, sondern das in deine Kasse kommt. Und wenn genug Geld beisammen ist, dann gibt's davon ein gutes gemeinsames Abendessen mit Bier und allem drum und dran. Und jetzt war die Kasse wieder einmal gefüllt und der Schlosser, der sie verwaltet, ist zu Meister Eder gekommen und hat gesagt: Weißt, Eder, ich hab mir gedacht, wir kaufen uns diesmal eine Spanferkel. Aha. Und unser Wirt drüben brat's uns. Ah, freilich. Der macht uns dann prima Kartoffelknödel dazu. Mhm. Weißt, keine solchen, wo man Fenster damit reinschmeißen kann. Ah, ja. Sondern ganz leichte, lockere. Das kann seine Frau. Ah, das finde ich gar keine schlechte Idee. Hm? Ah, da bin ich ganz dabei. Und wann wird es dann? Ja, ich denke morgen Abend. So. Da haben wir alle Zeit und der Wirt hat's Nebenzimmer morgen auch gerade frei. Hast du morgen Zeit? Freilich. Ja, dann ist Fest ausgemacht. Morgen Abend um 7:30. Ja, ist gut. Ich freu mich drauf. Ein Spanferkel habe ich schon weiß Gott wie lang nicht mehr gegessen. Ah, das ist was ganz Delikates. Ja, gibt's da Knödel dazu? Freilich, sag ich ja. Auch wenn der Wirt seit neuestem Klöße statt Knödel auf seine Speiskarten schreibt. Ja, wenn's gut schmecken, ist wurscht, wie sie heißen. Natürlich hat der Pumuckl das Gespräch mit angehört. Und kaum war der Schlosser bei der Tür draußen, sprang der kleine Kerl mit einem Satz auf die Hobelbank und verkündete: Oh, ich will auch sowas essen. So? Sowas, ja, sowas Delikaterhaftes, jawohl. Hm. Warte, ich habe nämlich noch nie Klößeknödel mit Spanferkeln. Was ist das eigentlich gegessen? Ein Spanferkel. Das ist ein Spanferkel. Ein Späneferkel. Ach, das ist ja groß. Also, ja. Wo ich doch Hobelspäne so gerne habe, da wird mir ja das Späneferkel besonders gut schmecken, glaube ich. Ich glaube nicht, so? Dass das was für einen Koboldsmagen ist. Schau, wir bleiben am Ende die Späne von dem Ferkel im Hals stecken. Nein, die zerbeiß ich ja erst. Ja. Aber warum sagst du Fackel zum Ferkel und was ist eigentlich ein Ferkel? Geh zu. Das weiß doch. Nein, das weiß ich. Ein Ferkel ist ein kleines Schwein. Aha, ein kleines Späneschwein. Also, das ja. Ist sehr schön. Ein Schokoladeschwein wäre mir zwar lieber, aber mit dir, weil esse ich auch, wenn du das möchtest, esse ich auch ein Späneschwein. Na, mein Lieber, na. Da bleibst du schön still daheim. Nein, da bleib ich nicht daheim und schön still schon gar nicht. Nein, da gehe ich nämlich schön laut mit. Ah, jawohl, das ging mir gerade noch ab. Kommt gar nicht in Frage. Wieso? Da tätst du den ganzen Abend Faxen machen und ich hätte überhaupt keine Ruhe. Na. Ich mach doch keine Faxen. Ich mache keine Faxen, ich esse Späne Haxen. Ja, gib Acht, Pumuckl. Ich bring dir ein Stückel davon mit heim. Aber an dem Abend, da gehe ich allein fort. Ich mag mich gerade von den Leuten nicht auslachen lassen. Wieso? Weil die da alle bei meinen, ich bin. Bloß weil du wieder was angestellt hast, was ich vertuschen muss. Also ich verspreche dir, dass die dich nicht auslachen werden. Und wenn... Also wenn sie was dich ist aus, dann? Wenn sie dich auslachen, dann werden sie was erleben. Ja. Dann werde ich dieses... Das ist genau das, was ich alles nicht will. Du bleibst daheim, basta. Und ich bleibe nicht daheim, musst du. Du bleibst daheim? Nein. Das wäre ja gelacht, wenn ich als alter Junggeselle nicht einmal allein ausgehen dürfte. Und es wäre noch viel mehr gelacht, wenn ich einmal nicht mitgehen dürfte. Ich bin mit auf den Berg gegangen und bin mit zu Besuch gegangen und bin mit in den Urlaub gegangen. Ich bin ein Mitgeh-Kobold, jawohl! Nein. In dem Fall bist du ein Daheimbleibe-Kobold. Nein. Ja, doch. Pumuckl, wenn du dich so aufführst, dann sperre ich die kleinen Schubladen und lass sie nimmer raus. Aber wenn man jemanden in die Schublade sperren will, dann muss man aber ihn zuerst mal haben. Denn jemand, den habe ich gleich. Ich habe nämlich längere Füße als du und längere Arme, als du glaubst, doch, Herr. Nein! da gehst du her, doch. So, mein Lieber, so, da geh her, ja, da hab ich dich ja schon. Lass mich aus, ich krieg ja keine Luft. Nein, dein Schrei nach hast noch genug Luft. So, und jetzt sperre ich dich da in die Schublade. Nein, wenn's nicht augenblicklich versprichst, dass du brav daheim bleibst. Ich verspreche alles. Nur bitte nicht in die Schublade, nicht, ich bleibe daheim, allein. Und weinen. Ja, das Weinen, das kannst du dir sparen. Armer daheimbleibe Kobold. Bleibst du oder nicht? Ich bleibe, aber lass mich bitte los. Gut, wenn du brav bist, dann bring ich dir was mit von dem Spanferkel und sogar einen Schluck Bier kriegst, von mir nachher noch dazu spendiert. Zwei Schlucke. Ach, von mir aus auch zwei Schlucke. Es sah also zunächst so aus, als ginge alles gut. Der Meister Eder ist am nächsten Abend allein weggegangen und der Pumuckl allein zu Hause geblieben. Natürlich hatte der Meister Eder alle Fenster und alle Türen gut verschlossen, damit er auch sicher war, dass der Kobold nicht doch noch plötzlich nachgesaust kommt. Denn der Weg zu der Wirtschaft ist dem Pumuckl ja nicht unbekannt. Der Pumuckl blieb in nicht gerade rosiger Laune zurück. Er saß in seiner Schaukel und beschäftigte sich damit, ein Gedicht zu machen, in dem er sich so richtig selber leid tun konnte. Einsam sitz ich in der Schaukel, die Welt ist traurig und voll Gaukel. Voll Gaukel, klingt so traurig das Gedicht. Die Träne rinnt über die Nase, sie füllen schon eine Blumenvase. Blumenvase voller Tränen. Es ist so traurig. Und während andere Spanschwein essen, bin ich ganz und gar vergessen. Ganz und gar. Mögen andere satt und dick sein, ich krieg nichts vom schönen Spanschwein. Weinen ist ja sehr schön, aber langweilig, wenn es keiner hört. Muss ich mal was anderes tun. Muss ich mal richtig in die Späne blasen, dass sie einfach so rum fliegen. Jetzt ist mir einer in den Hals gegangen, ein Spähen. Scheußlich. Ich glaube, ich spiele lieber Nägel herumwerfen. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Oder soll ich vielleicht lieber Wasserhahn aufdrehen spielen? Nein! Ich weiß noch was viel Besseres. Ich hüpfe in die Wohnung hinauf und spiele in den Sachen herumstöbern. Jawohl, das ist ein gutes Spiel und das macht auch Spaß. Der Pumuckl war zunächst also recht eifrig beschäftigt. Wenn auch diese Beschäftigung nicht ganz im Sinne von Meister Eder war, so stellte er beim Herumstöbern jedenfalls nicht allzu viel an. Höchstens, dass für die nächsten Tage eben nichts mehr an seinem Platz war. Inzwischen war der Meister Eder bei seinen Freunden angekommen. Alle waren bereits versammelt und bester Laune warteten sie auf das Essen. Der Wirt kam mit glitzernden Äuglein aus der Küche und verkündete: Nein, sowas gut habt ihr überhaupt noch nie gegessen, das sage ich. Aber es dauert noch ein bisschen, es ist noch nicht ganz durch. Tja. Meine Frau bringt an die Soße einen Geschmack hin, zum Tappertessen. Ja, wenn es nur schon da wäre. Wie lange dauert es denn noch? Ja, schon nur 20 Minuten. Es war halt doch größer, das Viech, als wir gedacht haben. Was? Nur 20 Minuten? Du hast schon so Hunger, Eder. Nein, am Hunger liegt's nicht. Aber spät wird's heut. Das kann doch dir wurscht sein. Ist ja niemand bei dir daheim, der nach dir schreit. Ja. Habt ihr eine Ahnung? Aber ich hab ja gut zugesperrt. Der Meister Eder hat zwar Fenster und Türen gut zugesperrt, aber er hat nicht mit den Zufällen gerechnet, die es ebenso manchmal im Leben gibt. Namentlich, wenn man einen Kobold hat. Nachdem der kleine Kerl genug herumgestöbert hatte, ist er auf das Radio gestoßen. Schon tausendmal hat er gesehen, auf welchen Knopf man drücken muss, damit das Ding Stimmen oder Musik von sich gibt. Ja, geh runter, du dummer Knopf, oder ich spring drauf mit beiden Füßen. So ist's gut. So, es gibt auch ein feines Licht. So, und jetzt bitte fang jetzt an zu reden. Francis, ich bin von dir gegangen. Ohne Abschied. Meine Augen blieben trocken. Doch jetzt möchte ich weinen. Nein. Ich weine mit. Verzeih. Ich habe verziehen. Aber ich gehe. Ich gehe für immer. Nein, nein, nein, das halte ich nicht aus. Also wenn du jetzt auch noch weggehst, da drehe ich lieber an den Knopf. Haus 1 aus. Das ist schön, das ist schön. Knopf hindrehen und Knopf herdrehen. Halt, das ist eine schöne Musik. Ob Meister Eder das auch so kann? Ja, er muss mir vorsingen, wenn er kommt. Und dann singe ich mit. Ich wollte es mal. Soll ich zum Denken gebrochen. Ich grub's mit allen Windeln zu Hause zum Garten. Ich weiß nicht, ich glaube, der da in dem Kasten da drin, der singt falsch. Für Pumuckls Ohren mag das recht schön geklungen haben, aber für jemand, der gerade draußen im Hof in die Nähe der Werkstatt kam, musste es schauerlich klingen. Und es kam jemand in die Nähe. Das Hausmeister-Ehepaar vom Vorderhaus. Jetzt geh ich schon weiter und bleib nicht schon wieder stehen. Was tut denn da so? Ja, ich weiß doch nicht. Das kommt aus der Werkstatt vom Eder. Aber beim Eder brennt aber nirgends ein Licht. Da ist niemand zu Hause. Das muss woanders herkommen. Nein, das kommt daher. Warte, ich hör einmal an der Tür. Das schickt sich nicht. Ja, das kommt von da drin. Da muss irgendein Tier eingesperrt sein. Nein. Es muss aus dem Radio kommen. Ja, da ist doch Musik dabei. Ja, so, aber das andere. Da muss jemand Schmerzen haben. Ja, horch doch. Ja, also komisch ist schon. Okay. Aber Weibi, das geht uns nichts an. Komm, geh mal rein. Was, das geht uns nichts an? So passieren aber die Unglück, weil jeder sagt, es geht uns nichts an. Ja, aber vielleicht ist auch eine moderne Musik. Die spielen im Radio öfter so ein Zeug zusammen. Da weißt nie, ob da jemandem was wehtut oder ob das absichtlich ist. Und wenn bloß der Radio allein spielt und es gibt einen Kurzschluss und der Herr Eder kommt nicht heim. Ja, und was willst du denn dagegen machen? Ja, nachschauen. Die Frau, die ab und zu bei ihm putzt, hat einen Schlüssel. Die wohnt gleich da drüben. Ja, wir können doch nicht einfach so in eine fremde Wohnung hineingehen. Hör doch nur grad, wie das tut. Außerdem sind wir zu dritt und haben einen Zeugen. Nix da, ich hole jetzt einen Schlüssel, da kannst du sagen, was du willst. So kam es, dass die Werkstatt aufgeschlossen wurde und der Pumuckl die günstige Gelegenheit wahrnahm und mit einem Satz ins Freie sprang. Das Radio spielte weiter, aber das Jaulen vom Pumuckl hörte damit natürlich schlagartig auf. Das Hausmeister-Ehepaar und die Putzfrau standen vor dem harmlos vor sich hin dudelnden Radio und fanden sonst nichts Verdächtiges. Sie drehten das Radio aus, weil sie dachten, der Meister Eder hätte es vergessen, und gingen dann wieder weg. Der Pumuckl ist natürlich schnurstracks in die Wirtschaft gerannt und ist gerade hingekommen, als das Essen serviert wurde. Der ahnungslose Meister Eder nahm sich eben zwei dampfende Knödel aus der Schüssel. Das ist ein Anblick. Ach, den lasse ich mir gefallen. Gut, sagst deiner Frau einen Gruß. Wunderbar hat sie es gemacht. Extra gut für euch. Lass es euch schmecken alle miteinander. Ja, das ist jetzt so. Einen guten. Ja, einen guten. Ja, Hoppla. Eder, nicht mit den Knödel schießen. Zum Essen sind sie da. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Der Knödel ist mir einfach davon gekupft. Ja, richtig davon gekupft. Das frische Tischtuch ist voller Satz. Mir ganz recht, warum tut er auch eins hin? Nein, Essen soll man halt gelernt haben. Ja. Ja. Herrschaft, seid denn mein Knödel? Jetzt ist am Schluss rein der Knödel davon. Das kommt davon, wie man gescheit daherredet. Aber ein bisschen Gummiknödel sind sie ja schon, gell? Oh, aber die Spanfackel. Hervorragend ist das. Ja, zart schon. Was ist denn? Seit mir habe ich den halt lauter Daumen. Jetzt fällt mir auch noch das Besteck aus der Hand, sowas. Na, Herr Wirt? Ja? Geh, bitte, bring es mir ein frisches Besteck. Ja, gleich, Eder. Eder, kannst du den Satz schnell sagen? Kellnerin hat's bestickt, spät bestellt. Herrschaftszeiten, deswegen brauchst du nicht gleich das Glasl umschmeißen und mir direkt über die Hosen, weil Bier vielleicht nicht viel poppt. Ich bin ja gar nicht an das Glas hingekommen, weil du hast so ausgeschlagen, dass es runtergefallen ist. Ich? Ich bin ja einen Meter weit weg gewesen davon. Gestreit's du nicht. Herr Wirt, geh bringen's dem Herrn eine frische Halbe. Wir haben's ja. Ist schon recht, so hier. Also, bitteschön, von allein fällt nichts runter. Und ein Bierglas schon gar nicht. Wenn ich dir aber doch sag, ist wirklich niemand an das Bierglas hingekommen. Ich bestimmt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gleich gar nicht. Wenn ich nicht sicher wüsste, dass es nicht gewesen sein kann. Wer kann's nicht gewesen sein? Er oder ich? Ich? Aber ich kann's doch nicht gewesen sein. Von dir redet doch auch keiner. Gell, lass dich's gut sein. Geh, gib mir nur einen Knädel her. So, Was ist der Knädel rollt ja über den Tisch. Ja, sind wir denn heute alle deppert? Ja. Also sowas habe ich doch noch nie erlebt. Schon wieder. Haben wir alle fallen. Ja, das war. Also für mich gibt's jetzt keinen Zweifel mehr. Der ist mir ausgekommen. Das ist halt schon das zweite Mal, dass dir das Besteck rauskommt, Eder. Nein, ich meine nicht das Besteck. Er wird. Ja. Der Eder hat das Besteck zu spät bestellt. Ja! Ich bring's sofort. Jetzt ist schon bald an jeden von unseren Knädel ausgekommen. Ich muss schnell hingehen nachschauen. Kein Eder, wir sind aber mit dem Essen noch nicht fertig. Ja. Nein, das muss ich wissen, ob der daheim ist oder nicht. Ja, wer sollte daheim sein? Hast du einen Besuch? Nein. Ich hab alles zugesperrt und trotzdem. Okay, bei dir stillt doch keiner was. Ich sag euch, das ist kein Zufall, dass uns da und was runterfällt. Ich geh schnell heim. Also das verstehe ich nicht. Wenn uns was runterfällt, dann musst du nicht heim. Dann hast du vielleicht eine Gabel, die du dir um den Hals hängen kannst, damit es dir nicht mehr runterfällt. Ja. Nein, das versteht ihr nicht. Ich bin gleich wieder da. Eder! Eder! Ich bin gleich wieder da. Und sag's einmal. Versteht ihr das? Ja. Nein, überhaupt nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, nicht. Geht heim, weil uns die Knädel runterfallen. Herr Wirt, noch mal ein halbes bisschen. Nun, wer nichts vom Pumuckl weiß, kann das Weggehen von Meister Eder auch nicht verstehen. Aber wer, so wie wir, Bescheid weiß, der versteht den Meister Eder gut. Er musste unbedingt wissen, ob der Kobold ausgekommen war. Der Pumuckl, der natürlich an dem Knödel hinunterwerfen großes Vergnügen fand, hatte sich einen Augenblick überlegt, ob er schnell mit dem Meister Eder heimsausen sollte. Aber er war gerade dabei, ein Stückchen Spanferkel in seinem Mund verschwinden zu lassen, und das war so gut, dass er sich lieber inzwischen satt essen wollte. Heimgehen konnte ja immer noch, nicht wahr? Also, der Meister Eder schloss seine Werkstatt auf. Als er zugesperrt war, Fenster sind zu. Der hat ja gar nicht raus können, der Pumuckl. Ha, blöd, dass ich heimgerannt bin. Was die jetzt von mir denken. Aber man wird halt so, wenn man einen Kobold hat. Pumuckl? Pumuckl? Ah, vielleicht schlaft er in sein Bettel. Nein, das ist leer. Pumuckl? Versteck dich nicht. Ich muss wissen, ob du daheim bist oder nicht. Schau her, uns fallen dauernd die Knödel runter und ich muss wissen, ob du dran schuld bist oder ob wir selber so deppert sind. Pumuckl! Aber er hat doch nirgends nass können. Und außerdem hat er mir's doch versprochen. Pumuckl! Du hast mir doch versprochen, dass du daheim bleibst. Herr Eder? Ja, was ist denn? Gerade habe ich's Licht bei Ihnen gesehen. Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass wir bei Ihnen einbrochen haben. Ja, Ihr Radio ist so laut gegangen und das haben wir abgedreht. Was? Sie haben das Radio abgedreht? Sie, das hat sich angehört von draußen, als ob ein Viech bei einer eingesperrt gewesen wäre. Ja, ganz Angst hat es einem werden können. Also sind sie nicht böse. Aber ich habe den Schlüssel bei der Putzfrau geholt und wir sind alle rein. Ja, dann wundert mich ja gar nichts mehr. Was ist los? Weg ist er. Sie, Herr Eder, wir haben nichts weggenommen. Das sag ich Ihnen. Dafür haben wir Zeugen. Wir sind bloß rein und haben Ihren Radio zugedreht. Wenn was fehlt... Nein, so habe ich es ja nicht gemeint. Was ist nachher weg? Nichts ist weg, sag ich Ihnen. Aber zuerst hast du gerade gesagt, es ist was weg. Nein, Sie können ja nichts dafür. Wofür kann ich nichts? Na, dass er auskommen ist. Der Pumuckl, wenn Sie schon wissen wollen. Also war doch eine Viecherin. Meisse, das tut mir jetzt leid, dass das ausgekommen ist. Was war es denn für ein Viech? Na, was weiß ich das? Na ja, das werden wir schon wieder kriegen, Herr Eder. War es eine kleine Katze? Nein, eine Maus. Eine Maus? Um Himmel, Sven. Und die ist ausgekommen? Ja. Ja, hoffentlich läuft die nicht zu uns ins Vorderhaus. Keine Angst, ins Wirtshaus ist gelaufen. Aber die pfeife ich heim, das sag ich Ihnen. Der Hausmeisterin blieb die Luft weg. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Aber sie hatte auch keine Zeit mehr zu fragen. Der gute Eder war nämlich zu allem entschlossen und drängte sie einfach zur Tür hinaus. Ihm war es jetzt auch egal, was seine Freunde denken würden. Der Pumuckl hatte sein Versprechen nicht gehalten. Auf der Stelle musste der Störenfried wieder nach Hause geschickt werden. Im Eilmarsch ging der Meister Eder zu seinen Stammtischbrüdern zurück. Na also, da bist ja wieder, Eder. Jetzt sag mal, was war eigentlich los? Warum bist denn heim? Wir haben das alle nicht verstanden, gell? Ist in meiner Abwesenheit nur was runtergefallen? Reden wir nicht drüber, der Wirt bringt uns eine neue Schüssel mit Kegel. Ja. Du, ich glaube, nach dem Essen dürfen wir uns alle miteinander chemisch reinigen. Ja! Also ist er da. Wer? Seit Start. Was? Lass mir jetzt machen. Wir können die zweite Portion Knödel in Ruhe essen. Wetten, dass dann gar nichts mehr runterfällt. Der Eder ist unter die Zauberer gegangen. Aber bitteschön, fang mit deiner Vorstellung an. Au! Was zwickst mich denn schon? Schiege, ich hab dich doch nicht zwickt. Pumuckl, augenblicklich hörst auf und gehst heim. Ja, wen meinst du denn jetzt? Ja, kannst du zu uns nicht sagen, wir sollen heimgehen. Du hast mir versprochen, dass du daheim bleibst und mich nicht störst. Wenn's dich sofort heimgehst, sperre ich die 5 Tage in Schubladel, verstanden? Ja, sag mal, mit wem redst denn du, Eder? Mit dem Kobold, der unsere Knödel allebei runterschmeißt. Eder, du bist der Fisch. Ja, ja, dir wird's wirklich klappt. Er meint das alles ernst. Ich mach dir jetzt die Tür auf, dann gehst du raus und zwar schleunigst. Das ist deine einzige Chance. Wenn nicht, dann ist mit unserer Freundschaft aus. Ja, also, jetzt hör nur wieder auf, Eder. Wir glauben's das schon. Jetzt steht er tatsächlich auf. Und mach die Tür auf. Mhm. Lauf da. Ja, ich sehe dich schon. Lauf nur zu. Das Fenster von der Werkstatt habe ich angelehnt, dass du rein kannst. So. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Mhm. Das mit dem Schubladel hat gewirkt. Wäre ja gelacht, wenn man da nicht ein Machtwort sprechen könnte. Freilich, jetzt beruhigt dich nur wieder. War aber eine gute Vorstellung. Ist doch gemacht. Ja. So, Herr Wirt. Jawohl. Und jetzt her mit den Knödel. Jetzt fällt keiner mehr runter. Ja, ich hab schon. Ja, gibt's denn sowas auch? Mei, Eder, jetzt war deine ganze Vorstellung umsonst. Na, die war nicht umsonst. Die Knödel hat der Wirt schon selber fallen lassen. Ja, und du vorhin dein Besteck auch. Ja, Kinder, auch ein Kobold ist nicht an allem schuld. Schade, dass der Pumuckl das nicht erlebt hat. Er hätte sich bestimmt darüber gefreut. So aber schlich der wortbrüchige kleine Kerl in die Werkstatt. Er machte um alle Schubladen einen großen Bogen und setzte sich in seine Schaukel. Und weil der Mond zum Fenster hereinschien, dichtete er. Da bin ich nun allein zu Haus. Der Mond sieht wie ein Knödel aus. Und wär er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn, er läg am Boden. Ich stupste alles groß und klein, die Sterne und das Späneschwein, die Schüsseln, Teller und die Wolken. Und alles müsste mir dann folgen. Doch so folg ich hier jetzt im Stillen dem Eder um der Freundschaft willen. Die Kulle! Knödel sind's nicht wert, dass Eder mich in die Schublad sperrt. Nun, diesem wirklich schlauen Gedicht gibt's nichts hinzuzufügen. Der Meister Eder hat noch einen sehr heiteren Abend verbracht. Und als er nach Hause kam und den Pumuckl schlafend in seiner Schaukel fand, war er ihm gar nicht mehr sehr böse. Er nahm ihn ganz behutsam und legte ihn in sein kleines Pumuckelbett.